Die Radio Wissen. Schaum oder Hase? Ihr habt wahrscheinlich schon mitbekommen von einer großen Diskussion, die gerade das Netz beschäftigt und den politischen Wissenschaftsbetrieb in Deutschland betrifft. Es geht um den Münkler Watchblog. Darin wird der Berliner Politologe Herfried Münkler von einigen seiner Studenten heftigst angegriffen. Sie nehmen jede seiner Vorlesungen minutiös auseinander. Sie werfen ihm vor, er sei ein Extremist der Mitte, zudem rassistisch und frauenfeindlich. Der angegriffene Professor, der wehrt sich öffentlich, spricht von Denunziantentum und nennt die Autoren des Blogs erbärmliche Feiglinge, weil sie ihre Blog-Einträge anonym verfassen. Martina Schulte hat sich das Ganze genau angeguckt, hat Stimmen aus dem Netz zusammengetragen. Sag uns vorher noch mal kurz, wer ist Herfried Münkler? Das ist ein relativ prominenter Professor, der Politik, also politische Institutionen, Politiker berät und auch oft in Medien und Talkshows zu Gast ist. Er hat Bücher geschrieben, die sich recht gut verkauft haben, wie zum Beispiel Neue Kriege oder Imperien, die Logik der Weltherrschaft vom alten Rom bis zu den Vereinigten Staaten. Und für diese Bücher wird er, schreibt das Blog Telepolis, als Propagandist eines modernen Militarismus kritisiert, auch seine negativen Aussagen zum Whistleblower Assange stießen häufig auf Unverständnis und Ablehnung. Man kann sagen, Münkler ist ein prominenter Vertreter des konservativen Mainstreams. Diese Studenten wiederum, die seine Vorlesung kritisieren, die argumentieren wiederum aus einer Ecke, die man, wenn man jetzt solche Label bemühen will, eher als links bezeichnen könnte. So, was schreiben die Studenten über Herfried Münkler? Einmal pro Woche veröffentlichen sie so kurze Zusammenfassungen aus seiner Vorlesung Politische Theorie und Ideengeschichte und sie kommentieren halt die Sachen, die Münkler in dieser Vorlesung nach ihren Angaben gesagt hat. Dazu gibt es dann nochmal weiterführende Links über Münklers Tätigkeiten für Militär, Politik und Medien und die Studenten werfen ihm zum Beispiel vor, sich negativ über Frauen und Arbeitslose zu äußern, regelmäßig rassistische Stereotype abzusondern. Über Arbeitslose soll er zum Beispiel geäußert haben, dann schmeißen wir sie halt raus, das Mittelmeer ist groß, sowas zum Beispiel. Und die Einträge im Blog, die sind, ich habe mir die angeguckt, zwar manchmal in so einer etwas ja kruden so Agit-Sprache verfasst, aber sie erfüllen, wie der bloggende Rechtsanwalt Staat das schreibt, auf jeden Fall keinerlei Straftatbestände, also wie jetzt zum Beispiel Beleidigung oder Verleumdung oder sowas. So, aber der Professor regt sich auf. Ja klar, er hat ein Statement verfasst, in dem er, Zitat, von einer unerträglichen Situation spricht, von Umständen der permanenten Denunziationsdrohung und diese Zitate, die ihm zugeschrieben werden, die seien aus dem Zusammenhang gerissen und entstellt. Und von einigen Medien wird er da auch regelrecht verteidigt. Die FAZ meint zum Beispiel, die Studenten würden Münkler denunzieren, seine Vorlesungen zensieren und ein Beitrag von Deutschlandradio Kultur, der kritisiert das Blog der Studenten ebenfalls als, Zitat, Gesinnungs-Selbstjustiz und Denunziation. Der bloggende Rechtsanwalt Staat, verteidigt hingegen den Blog und er hat gesagt, die Studenten haben auch das Recht auf freie Meinungsäußerung. Er kann auch verstehen, dass die Studenten, die diese rechten Tendenzen im Wissenschaftsbetrieb öffentlich kritisieren, dass die Angst haben, die Blog-Einträge unter ihrem echten Namen zu verfassen. Denn von Münkler und einigen Medien wird ja vor allen Dingen kritisiert, dass die Studenten eben den Blog anonym verfassen. Und die schreiben tatsächlich anonym, weil sie Angst haben, ihre Einträge ja, unter echten genau. Namen zu verfassen. Also sie haben Angst vor den Konsequenzen. Sie schreiben also in dem Blog, Professoren hätten halt einfach mehr Macht. Außerdem wollen sie auch verhindern, dass ihnen das später mal schadet, wenn sie auf Arbeitssuche gehen. Die schreiben jetzt, Zitat, potenzielle Arbeitgeberinnen würden unseren Namen recherchieren können und dabei feststellen, dass wir in unserer Studienzeit kritische Diskurse organisiert haben. Heutzutage ist das Vertreten einer Meinung leider nicht sehr karrierefördernd. Deshalb müssen wir vorsichtig sein, wenn wir unser kleines, bequemes, bürgerliches Glück nicht mit Postadolescenta-Revolution reifer spielen wollen. Gibt es Meinungen dazu? Ich habe hier mal eine mitgebracht von Frank Lübberding, die ich ganz ausgewogen finde. Er schreibt bei evangelisch.de, man könne sich halt kaum vorstellen, dass Münkler seinen Studenten das Leben zur Hölle machen könnte, weil sie sich kritisch mit seinen Thesen auseinandersetzen. Aber hier werde eben auch ein Kollateralschaden deutlich, den die Überwachungshysterie der Geheimdienste im öffentlichen Diskurs angerichtet habe. Es sei ein Klima des Verdachts entstanden, das jede Sphäre des Lebens vergifte. Das Internet vergesse eben nichts. Das heißt, wenn die Studenten um ihre Zukunft fürchten, weil sie sich kritisch mit ihrem Professor beschäftigen, dann sollte sich halt eben nicht nur Münkler, sondern wir alle sollten uns da mal drüber Gedanken machen. Herfried Münkler, ein Berliner Politikprofessor, wird heftigst kritisiert in einem anonymen Blog bzw. in einem Blog mit anonymen Einträgen von seinen eigenen Studenten. Was das Netz dazu sagt, hat euch Martina Schulte erzählt. Die Radio Wissen. Schaum oder Hase?